zog der Mimanne die feindlichen Horden und konnte man rauben, plündern und mordern. Der Deutsche war freiwillig, die Hähne geknechtet, verboten die Wahrheit, das Deutschen gerichtet. Es herrschte die Rachsucht, das geistige Elend, Souveränität mit geknebelten Händen. Der Sieger hat Glauben und Logik auf Frecher, und sind sie befreier und wir die Verbrecher. Sie haben die scheußlichen Lügen erdichtet, mit geistigen Giften und Lumpen gezüchtet. Die Presse und Rundfunk, die Jugend belogen, wird sie um die Wahrheit betrogen. Der schändliche Einfluss reicht bis zur Wieder, so nutzt man die Macht zur Verleugnung und Lüge. Wir in Europa aus einer Kraft gesunden, wir haben in Moskau einen Retter gefunden. Kämpfen und jagen ist sein Hobby, ein Mann allein gegen die schwulen Lobby. Blickt auf die Jugend, er seht ihr die Früchte, man wird nie sehen, krankhaft Gesichte. Man blickt nicht, man hört nicht auf den Großvater. Linke und Lehrer sind die Berater, Richter und Homos sind die Berater, Politiker und Rauschgift sind die Berater, Geller und Zuckerberg sind die Berater. Ja, Deutschland soll nicht verderben in den Blüten der heutigen Zeit. Dafür wollen wir leben und sterben und stehen geschlossen bereit. Es wächst ein neues Geschlecht heran, die nahe stiefe Maschinen. Landwehr voran marschiert von der schwarzen Fahne geführt. Behörden, Rechter, Politiker und Lehrer sind von der Schande die größten Verehrer. Schmutz und Unrat die allerhöchsten Werte. Was man in den Wind sieht, wird geerntet. Verherrlicht die Unzucht, die abnormale Liebe. Man weckt, ja, man fördert die Krankheit und Triebe. Gender, Mädchen, Geschlechtsumwandlung. Bei günstigen Rechten gibt's keine Verhandlung. Wir folgen der schwarzen Fahne mit dem heiligen Zeichen lernen. Wir wollen nicht tanken und weichen, denn da ist ja das Balkenkreuz drin. Es wächst ein neues Geschlecht heran, die Nagelstiefel marschieren. Landwehr voran marschiert, von der schwarzen Fahne geführt. Die Heimat, die er, als wenn unser Land aus dem Orient wär. Naturgesetze werden missachtet, die wahre Ordnung wird verachtet. Das ist das Ergebnis des Sieges der Lüge, das Neid ist des Hasses der niederen Triebe. Erzwingen wir Gute nicht bald eine Wende, so ist das sicher der Anfang zum Ende. Der schlafende Michael lässt es sich bieten, genießt nur den Wohlstand und gibt sich zufrieden. Wir wissen, es klingt noch heute verwegen, doch wir treten an und wir kämpfen dagegen. Mancher von uns schon gefallen, gemordet in finsterer Nacht. Sein Opfer, sein Vorbild uns allen und hat uns so siegreich gemacht. Es wächst ein neues Geschlecht heran, die Nagelstiefel marschieren. Landwehr voran marschiert, von der schwarzen Fahne geführt.